»All diese rührenden Einzelheiten gehen uns gar nichts an, mein Herr«, versetzte Ilja Petrowitsch unverschämt. »Sie müssen eine Erklärung abgeben und eine Verpflichtung ausstellen. Aber Ihre Liebesgeschichten und all diese tragischen Sachen gehen uns ganz und gar nichts an.« »Nun, du bist aber etwas grausam«, murmelte Nikodim Fomitsch, indem er sich an seinen Tisch setzte und Papiere zu unterschreiben begann. Er schien sich zu schämen. »Schreiben Sie also«, sagte der Schriftführer zu Raskolnikow. »Was soll ich denn schreiben?« fragte dieser besonders barsch. »Ich werde Ihnen diktieren.« Raskolnikow schien es, als wäre der Schriftführer nachlässiger und geringschätziger ihm gegenüber geworden, nach seiner Beichte. Aber merkwürdig, ihm war plötzlich die Meinung eines anderen so vollkommen gleichgültig. Und dieser Umschwung hatte sich in einem Augenblick, in einem Nu, vollzogen. Wenn er nur ein wenig nachgedacht hätte, so wäre er sicher verwundert gewesen, dass er so mit ihnen vor einer Minute noch hatte sprechen und sich ihnen sogar mit seinen Gefühlen hatte aufdrängen können. Und woher kam dieser Umschwung? Wenn in dem Zimmer jetzt nicht Revierinspektoren, sondern seine besten Freunde gewesen wären, hätte er kein einziges menschliches Wort für sie gefunden, so leer war plötzlich sein Herz. Das düstere Empfinden einer qualvollen, unendlichen Einsamkeit und Entfremdung teilte sich plötzlich bewusst seiner Seele mit. Nicht die Erniedrigung vor Ilja Petrowitsch durch seine Herzensergießung, auch nicht die Erniedrigung durch den Triumph des Leutnants hatten sein Herz plötzlich so umgewandelt. Was ging ihn jetzt die eigene Gemeinheit an, all der Ehrgeiz? Was gingen ihn alle Leutnants, deutsche Frauen, Geldforderungen, Büros an und so weiter und so weiter? Hätte man ihn in diesem Augenblick zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt, er hätte sich auch dann nicht gerührt, hätte kaum das Urteil aufmerksam angehört. In ihm vollzog sich etwas ihm völlig Unbekanntes, Neues, Unerwartetes und nie Dagewesenes. Er konnte es nicht begreifen, fühlte es aber ganz klar mit der vollen Kraft des Empfindens, dass er von jetzt ab weder mit gefühlvollen Erlebnissen wie vorhin noch mit anderen Dingen sich an diese Menschen im Polizeibüro würde wenden können. Und selbst dann schien es ihm überflüssig zu sein, sich jemals im Leben an sie zu wenden, wenn es auch seine leiblichen Brüder und Schwestern gewesen wären und nicht Polizeioffiziere. Er hatte bis zu diesem Augenblick noch nie eine ähnliche, seltsame und fürchterliche Empfindung erlebt. Und das Quälendste dabei war, dass es ein Empfinden war, kein bewusstes Begreifen, sondern eine unmittelbare Empfindung, die qualvollste von allen, die er im Leben je erlebt hat.